Fanboys. Heute mit dem Tobi. Hallo. Und mit dem Martin. Hallo. Ja, Marcel lässt sich entschuldigen. Es gibt viele Dinge zu vorbereiten und zu releasen. Da fällt mir auch gerade noch ein, was ich noch auf der Agenda vergessen habe. Das trage ich gleich noch ein. Aber erstmal habe ich einen Zahlenfakt rausgesucht und Tobi darf ihn vorlesen. Ja, das ist, unser Freund HTTP bleibt uns nicht mehr so lange erhalten, aber 429 too many requests. Das ist, wenn man zu viel und zu schnell auf einen Server einhämmert, dann kann der sagen, Moment, stopp, zu schnell. Too many requests, 429. Es gibt einen Header, der retry after heißt. Das bedeutet, bitte warte so viele Sekunden, bevor du das nächste Request schickst. Genau, das ist wird einerseits benutzt von Servern, die sagen, nicht so viel, sonst schmelze ich. Und andererseits von Leuten wie Google Maps, die sagen, ja, jetzt ist dein kostenloser Plan aufgebraucht. Nächste Stunde hast du wieder deine 10 Requests frei. Ja, da ich möchte übrigens, back to differ, der Freund HTTP wird uns spätestens ab 500 dann wieder begleiten. Der kommt dann wieder, ja. Ja. Bei 400, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele 400er es noch gibt, aber jetzt langsam wird es dünn. Ja, ein paar gibt's glaube ich noch, aber wir werden das sehen. Aber jedenfalls ja. 429 ist noch einer von den Klassikern, die man auch tatsächlich vorkommen in der echten Welt. Ja. Ja, dann kommen wir zu den Nachrichten diese Woche und da fangen wir an mit einem kleinen mit einer Träne im Knopfloch, sagt man das? Ja, das klingt irgendwie wie in Deutsch, nee, egal. Und zwar da stolper ich auch gleich wieder über meine eigene Zunge. Ron Okamoto. Das ist dahingehend für mich ein Zungenbrecher, weil ich nach Ron nichts Japanisches erwarte. Aber das ist mein Problem. Ron Okamoto. Den kennt man, wenn man ein Apple-Developer ist, weil der ist seit 20 Jahren Head of Developer Relations. Der hat quasi auch uns, eigentlich unsere ganze Karriere jetzt als Head of Developer Relations begleitet. Der geht jetzt. Der ist jetzt nicht mehr bei Apple. Ja, traurig. Ich vermute mal, er hat einfach, er retired. Ich habe da jetzt nichts Konkretes gefunden, wohin er und warum er geht. Man darf allerdings davon ausgehen, dass er zumindest nochmal out of retirement oder out of his new job gerissen wird von dem bevorstehenden Gerichtsverfahren, das im Mai, glaube ich, anfängt. Wo Epic den Apple App Store verklagt und ich denke, da muss Okamoto auch auf die Zeugenbank. Tja, aber so viel zum Geschichtschroniken, Dingsbums, Chronistenpflicht wollte ich sagen. Herrgott, ich bin heute aber auch richtig verplant. Ja, also ich bitte das zu entschuldigen. Kommen wir zum zweiten Thema. Wir hatten gerade schon ein Gerichtsverfahren, jetzt neues Gerichtsverfahren. nämlich in der Rubrik Gerichtsverfahren gegen Apple. Genau, in der Rubrik, da gibt es jetzt wieder eine Massenklage oder Class Action, um genau zu sein. Und zwar hat ein Richter zugestimmt, dass Besitzer eines Butterfly-Keyboard-MacBooks das Recht haben, eine Class-Action-Klage einzureichen, weil davon auszugehen ist, dass Apple wusste, dass das scheiße ist. So, muss man es verkürzt auszudrücken. Wir werden sehen, was bei rumkommt. Für uns hier in Europa wahrscheinlich ja eh nichts, aber insgesamt mehr Lawsuits, bei denen Apple sich irgendwie verteidigen muss in näherer Zukunft. Also wenn ihr ein MacBook zwischen 2015 und 2017, MacBook Pro zwischen 2016 und 2019 oder ein MacBook Air zwischen 2018 und 2019 in Kalifornien, New York, Florida, Illinois, New Jersey, Washington oder Michigan gekauft habt, dann hängt euch da dran. Tja. Unwahrscheinlich, aber nicht komplett unwahrscheinlich. Gut. Ich finde es komisch, dass die, ich meine, ja gut, es ist halt eine Tastatur und sie hat so ein bisschen Issues, wenn Staub reinkommt, aber da jetzt gleich so eine Klage draus zu machen, das ist schon irgendwie... Also so eine Class Action, die passiert halt auch schnell. So. Also gerade wenn man das Gefühl hat, dass hier im Vergleich zu der Vergangenheit schlechtere Qualität geliefert wird bei höheren Versprechungen. Da kann man ja quasi die Uhr nachstellen, dass dann eine Class Action passiert. Aber wir werden sehen. Die Uhr nachstellen kann man derzeit auch nach Nicht-Maßnahmen, muss man ja fast sagen. Also irgendwie alle zwei Wochen ist eine Ministerpräsidentenkonferenz Merkel rauft sich die Haare und dann machen wir wieder nichts. So auch geschehen letzten Montag war es, glaube ich, wo sie dann irgendwie diskutiert haben und dann haben sie erstmal 6 Stunden Pause gemacht und sich in kleinere Diskussionsrunden zurückgezogen und dann haben sie nochmal diskutiert und dann 3 Uhr morgens hatten sie die glorreiche Idee, hey, lass doch über die Feiertage irgendwie alles zumachen. Mhm. Plus, der Gründonnerstag ist ein Ruhetag. So. Ja, gut. Dann haben sich alle gefragt, was bedeutet denn jetzt Ruhetag? Ja. Es gibt wohl im deutschen Recht irgendwie in der Seefahrt Rechtsprechung gibt es wohl den Begriff Ruhetag. Aber so richtig klar war nicht, was bedeutet das eigentlich. Viele haben es interpretiert als, das ist halt so wie ein Feiertag. Also zum Beispiel auch ich hab mir die Pressekonferenz vom Müller angeguckt, der regierende Bürgermeister in Berlin. Und der meinte halt, ja, das ist halt wie ein Feiertag. So, wenn fährt die Bahn am Karfreitag? Ja, sie fährt, dann fährt sie auch am Gründonnerstag. Haben die Friseure auf am Karfreitag? Nein, dann... Haben Sie auch am Freitag? Ja, okay. Gut. Ich meine, seems legit. Das ist eine gute Interpretation. Und dann haben Sie ihn irgendwie gefragt, ja, aber was ist denn mit XYZ? Und dann wusste er nicht, ob die am Feiertag offen haben. Und dann ist er so ins Rudern gekommen. Und dann, ja, aber dann wissen Sie doch, wenn Sie am Karfreitag offen haben, dann haben Sie. Okay. Und nun ja, aber es stellt sich raus, so klar ist die Lage dann leider doch nicht. So. Und jetzt haben sie sich irgendwie heute nochmal getroffen, die Ministerpräsidenten und Frau Merkel, und haben das wieder alles rückgängig gemacht. Doch kein Ruhetag. So. Also jetzt ist irgendwie alles wie vorher. An den Feiertagen sind Feiertage und ansonsten stecken sich alle fröhlich an. Frau Merkel hat sich entschuldigt, dass sie das vorgeschlagen hat mit dem Ruhetag. Wo ich mich auch frage, so, also Entschuldigung, ja bitte, aber doch nicht dafür, dass du versucht hast, was zu tun. So, also ich hätte gerne, also es ist so frustrierend. So, ja, ich glaube, ich habe den Eindruck, die Politiker, die können nicht kurzfristig planen. Wenn die was planen, was irgendwie nächstes Jahr in Kraft tritt, das funktioniert. Das kann man dann auch wegmerkeln. Da hast du dann, du sagst, okay, wir beschließen es, tritt in Kraft heute in 2022. Wir geben euch rechtzeitig Bescheid. Wenn sich in der Zwischenzeit irgendwas ändern sollte, wenn es dann plötzlich doch irgendwie rechtlich nicht auf festen Füßen steht oder so, dann wird halt nicht Bescheid gegeben. Und meistens fragt dann auch gar keiner. Und wenn dann doch einer fragt, ja, sollte dann nicht jetzt was in Kraft treten? Dann gehst du hin und sagst, ja, stimmt, richtig. Wissen Sie, lustige Geschichte. Es ist nämlich Folgendes passiert. Aber das Absurde ist, da hast du komplett recht, ja. Also man kann nur mit irgendwie einem Jahr Vorlauf Dinge planen, offensichtlich. Yeah. Gleichzeitig ist der Planungshorizont aber immer die nächsten 2 Wochen. Also ja, man reagiert nicht darauf, wo ist man in einem Jahr, man reagiert immer darauf, wo ist man denn vielleicht in 2 Wochen. Es ist traurig. Ja. Wenn man alle Wissenschaftler ignoriert. Ja. So, und es ist einfach, ich bin echt komplett am Verzweifeln. Also es ist irgendwie, man sitzt hier und ist irgendwie auch schon Risikogruppe und wartet darauf, dass irgendwie was mit der Impfung vorwärts geht, was auch nicht vorwärts geht. Und dann treffen sie sich da und diskutieren darüber, dass sie alle nach Mallorca fliegen müssen. Ja. Und dass man die dann auch nicht testen darf, weil das wäre ja irgendwie schlimm. Ja, die Menschenrechte. Also die Menschenrechte von zuallererst mal in Deutschland, die Menschenrechte sind am unantastbarsten von Mallorca-Urlaubern. Ja, ja. Und ich glaube, wir sind uns da beide einig. Wir raufen uns nicht die Haare. Wir werden jetzt nicht gerade wahnsinnig über das Hin und Her, dass es einmal heißt, Gründonnerstag zu und am nächsten Tag Gründonnerstag doch wieder auf. Weil, ja, mein Gott, fuck it. Kurzfristig entscheiden peinlich, heißt, dass es manchmal hin und her gehen muss. Ja, das ist ein bisschen peinlich, aber das ist nicht mein Problem mit dieser Politik. Nee. Mein Problem mit dieser Politik ist, dass sie nichts machen, was irgendwie verhindern würde, dass wir einfach sehenden Auges an die Wand laufen. Ja. Ja, und wo ich mein Beef, also klar, das finde ich bescheuert, aber mein Beef ist auch mit den ganzen Leuten, die jetzt keinen Bock mehr haben, weil es immer hin und her geht. Und wenn es dauernd sich ändert, dann mache ich halt, dann halte ich mich halt gar nicht mehr dran. Ja. Weißt, als würden die jetzt aufbegehren gegen wen begehren die denn auf? Ich meine, und ich glaube, diese ganze Querdenker-Kacke, diese Theorie hat sich mir heute erschlossen. Ich glaube, diese ganze Querdenkerei und diese ganze wir werden ja so gegängelt, die stilisieren eine Unannehmlichkeit. Da musst du dann, oh Gott, du musst schauen, ob du deine Palette Klopapier vielleicht am Mittwoch schon kaufen musst, statt am Donnerstag, weil am Donnerstag ist dann plötzlich zu. Diese Unannehmlichkeit, die wird zu Unterdrückung und schlimmste Menschenrechtsverletzung hochstilisiert. Und Leute, die gerade so merken, im Leben eines Erwachsenen passiert manchmal Scheiße, die dich einfach betrifft, gegen die du nichts machen kannst und mit der du leben musst. Also das ist einfach eine unangenehme Situation. Shit happens. Du kriegst nicht das, was du wolltest. Ja, kannst man nicht in Urlaub fahren zu Ostern. Genau. Und statt dann zu sagen, ja, okay, it seems, shit does happen, sagen sie, vergleichen sie sich mit Anne fucking Frank und sind dann plötzlich die Unterdrücktesten der Unterdrückten. Und während den Anfängen und das der Staat zwingt uns zu allem, nimmt uns die Freiheit weg. Ja. Und ich bin ein großer Fan von während den Anfängen. Aber wenn die gleichen Leute dann gleichzeitig irgendwie die schlimmste Unterdrückung aller Zeiten auf die Gruppen, die sie nicht mögen, wünschen. Dann, ja, und halt vor allem auch mit Nazis durch die Städte marschieren. Ja, blitzschrille Nazis. Ja. Zusammen mit den Nazis Schulter an Schulter stehen und während den Anfängen rufen. Ja. Daneben schwenkt einer irgendwie die Reichsflagge. Ja? Ja. Also es, wo man hinguckt zurzeit, es dreht einem die Zehennägel auf und der Kopf platzt. Ja? Also ich kann Twitter im Prinzip nicht mehr aufmachen, weil das ist nur noch meine Corona-Empörungsmaschine. Ja. Das ist schlimm. Und final thought. Also jetzt mal dieses Ruhetag. Ja. So einen Begriff sich aus den Haaren ziehen, der irgendwie so halboffiziell klingt, als könnte er eine gewisse rechtliche Relevanz haben und den dann einfach so hinzuschmeißen. Ich meine, das ist doch auch the most German thing. Ja, oder? Natürlich. Das ist doch das. Der Deutsche geht's doch gar nicht. Wir machen jetzt einen Ruhetag. Statt zu sagen, wir sperren an diesen Tagen auch zu. Oder wir machen an diesen Tagen dasselbe, was wir an Feiertagen machen würden. Sagt man so einen, okay, das wird ein Ruhetag. Und dann kommen die Leute und sagen, oha, Ruhetag, er hat dieses Wort benutzt. Oder sie. Ja, aber das ist dann wieder, dann geht es halt nicht, weil es gibt keinen rechtlichen Rahmen, weil da müsste man ja irgendwie einen Feiertagszuschlag zahlen und das ist ja gar kein Feiertag. Und wenn man ja plötzlich jetzt den Feiertag dazu macht, dann ist das ja Benachteiligung, weil da müssen die ja einen Feiertagszuschlag zahlen. Und außerdem die Lieferketten und alles ist ganz schrecklich. Und aber man verliert halt komplett aus den Augen so, warum eigentlich das zu machen wäre. Ja. Und eigentlich müsste man halt den Laden für 2 Wochen dicht machen und dann wäre der Käse gespitzt. Ja. Mhm. Und nein. Ja, also Menschenleben retten, ja. Aber, dann aber nur, wenn es eine rechtliche Grundlage dafür gibt. Ja. Ey. Ich verzweifle auch. Ich verzweifle auch. Ja. Um da noch kurz nachzuhaken, noch mehr Verzweiflung kurz. Nämlich aus gegebenem Anlass, Berlin hat nämlich gerade die Luca abgekauft für irgendwie 1, irgendwas Millionen. Betriebskosten im Jahr. Schnäppchen. Das sind ein literally Schnäppchen. Fantastisch. Mit der Corona-Warn-App. Naja, vor allem die Corona-Warn-App baut das gleiche Feature ja gerade ein. Ja, also von vorne anzufangen, wer es noch nicht mitbekommen hat, Luca-App ist hier eine App von so einem Startup, das groß beworben wird von Smoodo, von den Fantastischen Vier. So absurd. Also Deutschland wird halt immer absurder, finde ich. Also da läuft jetzt dieser in die Jahre gekommenen Rapper, und ich habe nichts gegen Smoodo. Ich war früher von der Fantastischen Vier-Fan. Ich habe irgendwie alle Alben gekauft und gehört. Aber dass jetzt da irgendwie dieser doch eher mittelalte Rapper jetzt irgendwie durch die Fernsehshows tingelt und die Luca-App irgendwie an den Mann bringen will, wo es immer heißt, er hätte da mitentwickelt. Wenn man dann aber nachfragt, was das genau bedeutet, dann schweigt man sich aus. Ja, und dann sagt er, ja, das ist alles total sicher und das ist irgendwie voll gut, da kann man Kontakte nachverfolgen, das kennt man dann in QR-Code, und dann machst du dann einfach hier ein Venue und dann kannst du da einchecken und dann wissen alle, wer wann wo war, und wenn dann was passiert, dann werden die informiert. So, das ist im Prinzip die Idee von Luca. Natürlich ist es nicht sicher, ja, gerade kam jetzt irgendwie eine Sicherheitsanalyse raus, ein Paper, wo halt drin steht, ja, das ist ein bisschen scheiße, dass es irgendwie alles zentral gespeichert wird, wer da wo war. Und das lässt sich halt alles nachvollziehen, pseudonym zumindest, nicht so geil. Ja. Mhm. Und es ginge halt wesentlich datensparender bei den gleichen Features. Ja. Und man fragt sich, warum hat Smoodo das überhaupt so entwickelt? Ja. Ich glaube, Smoodo hat das so entwickelt, so wie Michael Jordan halt das Michael Jordan Parfüm angemischt hat. Ich weiß es nicht. Also ich habe nachgefragt bei der Luca-App über Twitter. Und darauf haben ja dann zwei Leute geantwortet, ja, aber Smoodo kann ja programmieren. So, und vielleicht, keine Ahnung, ja. Also ich würde es wirklich gerne wissen, inwieweit er da selber irgendwie. Ich glaub's jetzt nicht, dass er da großartig rumprogrammiert hat oder zumindest überhaupt irgendwie was in Sachen Systemarchitektur oder Sicherheitskonzept mitgemacht hat. Aber es lässt sich ja auch nicht erfahren. Man hört immer nur in den Pressemeldungen von Smoodo oder den Fantastischen Vier mitentwickelt. Ja. Ich denke, das bezieht sich vor allem darauf, wo das Geld herkommt für diese Veranstaltung. Das ist ja auch so ein bisschen intransparent. Ja. Aber es ist wohl gerüchtehalber ein Venture-Kapital-Fonds sozusagen von den Fantastischen Vier. So. Und klappt ja ganz gut offensichtlich. Und zum Punkt, er kann programmieren. Ich meine, ich will niemals irgendwelche Leute diskriminieren, die irgendwie nur hübsch sind und nicht wirklich und nicht aussehen, als ob sie programmieren könnten. Oder nur gut rappen und nicht aussehen. Aber ohne Scheiße, bei sowas, bei so einem sicherheitsrelevanten, datenschutzrelevanten Scheißdreck, da erwarte ich, dass das ein Vollprofi ist, der schon jahrelang im Business ist, weil du musst dafür auch, das geht nicht, dass du eine App hinzimmerst und die und da Sicherheit irgendwie drüber streichst. Die komplette Architektur, das ist ja ein Ding, das nicht nur in der App lebt, das hat ja auch Backend-Komponenten und so weiter. Ja. Da muss jemand ran, der sich wirklich auskennt und der das schon länger für Geld macht. Aber das ist ja offensichtlich auch nicht passiert. Also du sagst gerade Backend. Man kann sich ja da mit dem Telefon anmelden und dann wird man über die Telefonnummer verifiziert. So. Das Tolle ist allerdings, das passiert kleinseitig in JavaScript. Das heißt, man kann da einfach den Code manipulieren und dann ist man verifiziert mit seiner lustigen Telefonnummer, die man sich ausgedacht hat. Also da ist einfach alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann aus meiner Perspektive. Was? Ja. Oh Gott. Aber das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja. Und das ist irgendwie so der Mikrokosmos der Corona-Maßnahmen in Deutschland. So, es ergibt alles überhaupt keinen Sinn und niemand hat sich irgendwas dabei gedacht und alle versuchen irgendwie nur ihren Hals zu retten und möglichst Geld rauszuschinden, und es ist zum Kotzen. Und da muss ich sagen, auch wenn ich jetzt kein, auch wenn ich jetzt vielleicht das Gegenteil von einem Fan von der CDU bin und auch nicht so der größte Fan von Angela Merkel, aber das, dass sie dann sagt, ja okay, nee, Donnerstag, das war ein Fehler, machen wir doch anders. Das muss ich sagen, Respekt. Also jein, also ja, es ist irgendwie gut, wenn man Fehler zugeben kann, aber das ist ja nicht der Fehler, den sie zugeben sollte. Ja, so, nein, also, das stimmt schon. Das ist, und die Bar ist etwas sehr niedrig. Ja, vor allem ist das irgendwie, also man lobt jetzt die Leute dafür, dass sie nichts machen. Dass sie zugegeben haben, dass sie eine dumme Idee hatten. Ja, weil alles davor war schlimmer. Aber das haben endlich aufgehört, das noch schlimmer zu machen. Wenigstens. Ja, schlimmer wird es ja von alleine, das ist ja das Gute. Ja. Ja, I don't know. Ich weiß es auch nicht. Gut, mehr zu diesem Theater dann in den nächsten 200 Folgen. Solange, auch wieder aus unseren Wohnzimmern. Ja. Ich denke, das Wohnzimmerstudio bleibt uns erhalten die nächsten paar Jahre. Nun ja, streng genommen sind wir sowieso immer im Wohnzimmer. Also, ja. Kommen wir zum Konsum. Und ich fange an mit einer erfreulichen Nachricht für alle Gamer oder Computerspielspielende auf macOS. Man kann nämlich jetzt für macOS Steam Link runterladen. Das ist der Streaming-Dingsy von Steam. Also da kannst du im lokalen Netzwerk von einem anderen Rechner deine Steam-Library streamen und spielen. Und das ist insofern gut, wenn man einen PC irgendwo rumstehen hat, dann kann man da einfach sich an seinen Mac setzen und Steam Link anmachen und den Content dahin streamen. Aber wenn du einen, also wenn du einen PC rumstehen hast, ja, warum setzt du dich denn nicht an den PC? Weil der vielleicht im Wohnzimmer steht und ich im Schlafzimmer spielen möchte. Auf meinem Laptop. Hm. Okay. Bei uns ist halt der konkrete Fall, der PC ist an den Beamer angeschlossen. Wenn jetzt jemand anders schon was guckt am Beamer, dann kann man nichts auf dem PC spielen, aber dann könnte man auf macOS streamen zum Beispiel. Ja, das macht Sinn. Ja. Also es gibt da schon Anwendungsfälle. Das ist, gibt es gratis im macOS App Store und das sei hiermit vermeldet. Als nächstes habe ich einen Altbekannten, den ich, glaube ich, schon viel zu oft empfohlen habe. Aber ich möchte das nochmal tun, weil ich ihn gerade produktiv einsetze. Oder es. Oder sie. Es ist nämlich The Composable Architecture. Eine sehr, sehr gute Redux-inspirierte App-Architektur für Swift. Also vor allem für Swift UI, aber auch für AppKit, UIKit. Ja. Und ich verwende es gerade mit einer UIKit-App. Und das macht einfach, es ist die pure Freude. Ja, es ist irgendwie, also wer schon mal größere Apps entwickelt hat, gerade mit MVVM-Architektur, also Model View Model, der weiß, irgendwann wird das richtig nervig mit den View Models und man muss die irgendwie von 0 bis 100 komplett durchreichen und der Data Flow ist irgendwie in alle Richtungen und kreuz und quer, wenn man nicht aufpasst. Und das ist halt, da ist es ein richtig, es ist einfach wunderschön irgendwie zu sehen, okay, es gibt einfach eine Richtung, in die die Daten fließen. Die werden unten reingesteckt und nach oben hoch reduziert. Und da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie man das macht. Und das ist schön. Und ich mag auch die Entwickler von dieser Composable Architecture sehr gerne. Die machen guten Content, also auch so Tutorials und Kram. Und es ist eine wahre Freude, es zu benutzen. Aha. Ich bin sehr angetan. Das heißt, das hat im Grunde Support für View Models, wie bringst du View Models quer durch deine App? Also die Idee ist quasi, du hast so das Triumvirat von State, Environment und Action. Aha. Und das Environment bildet quasi alle Seiteneffekte ab. Also da hast du so Sachen wie die mit dem Netzwerk interagieren und solche Geschichten. Mhm. Dein State ist tatsächlich alles, was in deiner App als Model sozusagen modelliert ist. Mhm. Das hängt im State und dann gibt es halt Actions, die auf diesen State quasi, also ist zum Beispiel Button pressed, ist halt eine Action. So, und dann wird das halt unten modelliert und dann machst du einen neuen View-Controller und der kriegt dann einen Teil dieses States und einen Teil dieser Action und einen Teil dieses Environments potenziell hochgereicht. Mhm. Und so geht das von unten nach oben immer weiter. Das ist dann das sogenannte Reducing. Und rückwärts funktioniert das halt auch. Das ist das sogenannte der Pullback. Dann kannst du halt immer schön von oben nach unten mit Actions kommunizieren und von unten nach oben halt einfach die Daten schicken. Im Prinzip ist es halt, also wer schon mal React programmiert hat, der kennt das Prinzip auch. Es ist halt so ein Redux, Reflux, wie auch immer man es nennen möchte, Datenmodell. Okay, das heißt, du hast so, unten hast du so einen großen Topf an Datenmodell. Mhm. Und du kannst dir je nach View oder View-Controller rauspicken, auf welchem Subset von diesem Datenmodell. Genau. Deine Actions jetzt arbeiten sollen, was du brauchst zum Anzeigen und was du da. Genau. Okay. Also du definierst tatsächlich dann auch für die View Controller sozusagen eigene States und eigene Actions. Und es gibt dann so Reducer, die von einem ins andere übersetzen. Nice. Ja. Macht viel Spaß. Und ich kann das sehr, sehr empfehlen. Also falls jemand mit dem Gedanken spielt, eine größere App zu schreiben oder eine kleinere zum Spielen, guckt es mal an. Es ist wirklich, man kommt weniger schlimm ins Gemüse damit. Das ist schon viel wert. Jo, als nächstes haben wir auf der Liste die Brücke. Ja, ich habe News. Ich habe angefangen, jetzt Schwedisch zu lernen. Ah. Nicht wegen irgendeinem Grund, sondern hauptsächlich, weil mir langweilig ist und zweitens, weil ich gerade diese Serie gucke, die Brun heißt auf Schwedisch, die Brücke auf Deutsch, gibt's auf Netflix. Und ja, es ist so dieses nordische Noir, das man ja kennt, ja. Dessen so Charakteristika dieses lakonische, ruhige ist, wo sich auch die Kameraführung und die Storyentwicklung Zeit lassen. Ja. Ich versuche mir gerade zu erinnern, wie der klassische Nordic Noir Film /Buch heißt. Männer, die Frauen hassen, ist der literal Title, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie er wirklich heißt. Ah, ich glaube, den habe ich gar nicht gesehen. Ich bin da sehr quer eingestiegen und deswegen habe ich kein Fundament. Naja, jedenfalls die Figuren sind eher unterkühlt. Das mag auch irgendwie am Menschenschlag liegen oder zumindest am Klischee von dem Menschenschlag der. Mir ist es eingefallen. Ich habe es gegoogelt. Ja. Es ist The Girl with the Dragon Tattoo. Ach ja. Ja. Stimmt, das war der. Da ist das Ganze so richtig berühmt. Also ein Vertreter von diesem Genre richtig berühmt geworden. Ja. Also, ne, Nordic Noir. Mhm. Und die Story, das Ding heißt The Bridge nach der Öresund-Brücke, die Dänemark und Schweden verbindet. Und die hat eigentlich gar nicht so viel zu tun in dem Film. Die ist nur immer wieder in Establishing Shots drin. Und diese Brücke, da haut's dir alle Schalter raus, wenn du die siehst, weil die ist, ich weiß nicht wie lange, aber gefühlt kilometerlang einfach eine riesen Betonkonstruktion über flaches Wasser und sonst nichts. Und die ist gigantisch riesengroß und die Story von dem Ganzen knapp 8 Kilometer lang übrigens. Boah. Und die Story von dem Ganzen ist, dass eben auf dieser Brücke, auf der Öresundbrücke, wird eine Leiche gefunden. Und zwar genau auf der Grenze zwischen Schweden und Dänemark. Und als sie die wegtragen, merken sie, oh, die Leiche ist so in der Mitte halbiert. Und als sie die Autopsie machen, merken sie, das ist gar nicht eine Leiche, es sind zwei Leichen. Ja. Und weil sie eben genau auf der Grenze zwischen den zwei Ländern ist, werden auch zwei verschiedene Polizeireviere eingeschaltet. Eins aus Dänemark, eins aus Schweden. Und da treffen sich eben zwei Ermittler, der aus Schweden, Martin Rode, Dänemark, Entschuldigung, weil Dänemark. Die Dänen, die haben nämlich so ein D, wo die Zunge nicht den Gaumen erreicht. Das ist nicht Rode, sondern Rode. Es ist schlimm. Martin Rode und aus Schweden Sorga Norén. Und die Sorga Norén ist eine extrem unterkühlte und du merkst ganz schnell, dass die so in ihrer eigenen Welt lebt. Also ob das jetzt Autismus oder Asperger sein mag, die ist einfach komplett losgelöst von allen Social Cues und Normen und die denkt nicht dran, ihrer Kollegin zum Geburtstag zu gratulieren, weil die arbeiten. Ja. Also ne, das hat ja was hat das mit Geburtstag zu tun? Und es ist ganz großartig. Und es gibt ja ganz viele solche Filme und Serien. Forrest Gump, Monk sind Sachen, die einem sofort einfallen von Leuten, die da so anders drauf sind als die meisten Leute und ihnen so in ihrer eigenen Welt ein bisschen leben. Aber was ich an der Serie unglaublich gut finde, ist die Darstellung, weil die ist, die zieht es nie ins Lächerliche. Also wie eben Forrest Gump und Monk. Monk ist ja im Grunde, guck mal, der Autist. Und Forrest Gump hat auch so diese Anwandlungen. Wobei Monk ist doch eher OCD, oder? Ja, stimmt. Da hast du recht, Monk ist so eine Zwangsstörung. Er muss alle Parkuhren antippen und so. Aber das ist nicht so, guck mal, die ist komisch, sondern sie stellen das halt dar. Und auch so, wie sie dann aneckt und mit dem Rest der Welt interagiert und dann teilweise auch grandios Leute vor den Kopf stößt. Und es hat durchaus seine lustigen Momente. Also als Beispiel, sie hat sich in der Kneipe jemand aufgerissen, weil sie gerade Lust hatte auf eine schnelle Nummer. Geht in der Kneipe, sagt, hey du, hast du Lust auf Sex? Okay, dann haben sie Sex. Paar Tage später kommt ihr wieder vorbei und ihr Kollege übernachtet bei ihr, weil der gerade daheim ausgeflogen ist. Lange Geschichte. Dann kommt ihr Freund oder Stecher oder wie man es bezeichnen will, vorbei. Und sie sitzt gerade mit ihrem Kollegen am Arbeitstisch, am Kaffeetisch und sagt, ah, hallo, und willst du Sex? Und er, ja, und was ist hier, dein Kollege ist da? Nein, nein, der schläft im Gästebett, kein Problem. Und das ist so, das sind so Momente, die zum Schreien komisch sind, ohne diese sich drüber lustig zu machen. Und das finde ich ganz toll. Und dazu kommt eine gute Story und irgendwie Schwedisch ist eine ganz coole Sprache. Es macht irgendwie Spaß, gerade zu lernen und that's what I'm up to im Moment. Spannend. Und wir haben vorher noch gemerkt, wie alle erfolgreichen skandinavischen Serien, hat man dann irgendwie international gedacht, okay, da müssen wir jetzt einen Remake von machen, weil wir können ja nicht irgendwie das Original nehmen oder ja, Gott bewahre, wir müssen das irgendwie neu machen und das gibt dann irgendwie 6 oder 7 Remake-Serien von diesem Ding. Lustigerweise dann irgendwie auch so mit der Tunnel und der Pass und das ist so unglaublich, das ist so, was zur Hölle ist, da gibt's eine Serie, die zwischen USA und Mexiko, eine zwischen Estland und keine Ahnung, einem anderen Land, eine zwischen Deutschland und Österreich. Mhm. Und im Channel Tunnel tatsächlich, also im Channel. Es ist The Tunnel dann. Und es ist dieses Ding, dass es in 2 verschiedenen Ländern spielt und dass diese Brücke ist. Das ist null zentral zu dieser Story. Also du hast halt einfach, ja, es ist an der Grenze und dann hast du Zuständigkeitsgedöns und so weiter. Aber das könnte auch total ohne diesen Kniff auskommen und würde super funktionieren. Und deswegen verstehe ich nicht, warum die ganze Welt diesen unwichtigen Fakt davon nimmt und Also ich denke, das ist einfach ein super Setup für so, wir wollen eine internationale Kooperation für einen Film / für eine Serie machen. Es ist einfach super zu sehen, okay, wir können einfach mit dem Nachbarland quasi dieses Ding machen, wo schon vorgegeben ist, da ist ein Team oder ein Hauptdarsteller aus Land A und ein Hauptdarsteller aus Land B. Und die müssen dann irgendwie und lustig, dynamisch und tralala. Und ich glaube, es ist einfach ein zu gutes Projekt-Setup, als dass man es da nicht kopiert. Okay, ja, stimmt schon. Das ist so das Buddy-Movie-Format, nur in Border-Cop-Format. Ja, ja. Nur in Serienmörder oder so. Ja, das klingt super spannend. Ich werde mir das. Du hast gemeint, das wäre auf Netflix, oder? Es ist auf Netflix, genau. Es hat 4 Staffeln. Die erste ist die beste, aber die anderen sind auch toll, sagt meine Frau. Hm. Ich habe jetzt mit meiner Frau zusammen die 4. angeguckt. Weil die hat vor mir angefangen und jetzt gucke ich den Rest auf. Und weil ich so gestrickt bin, gucke ich den Rest auf Dänisch auf. Cool. Auf Schwedisch auf. mit Untertiteln. Nice. Gut. Dann kommen wir zu dem Thema, wo ich am Anfang der Sendung mich dran erinnert habe, dass ich das doch dringend erwähnen muss. Und dann furios noch schnell getippt habe in die Agenda. Es geht nämlich um Cards, das neue Spiel von den Cody Monkeys und in Federführung Marcel. Das hat jetzt einen Playable Teaser. Das bedeutet, man kann auf die Webseite gehen von diesem Spiel und dann im Browser Play drücken und dieses Spiel spielen. Also dieses Spiel, sondern ein Prelude, ein Teaser für dieses Spiel. Vorgeschmack. Ja. Es ist übrigens nicht Cards, es ist Cards, weil es hat Rules, auch ein Ausrufezeichen am Ende. Ah, okay. Da müssen wir dann nochmal bei Marcel nachfragen, ob das die korrekte Aussprache ist. Ich möchte allerdings wirklich jedem und jeder ans Herz legen, sich diesen gratis Teaser reinzuziehen, weil der ist nicht nur, gibt nicht nur einen schönen Vorgeschmack auf das Spiel, der ist auch total lustig, hat total viele Insider-Gags und ich will nicht spoilern, aber es ist definitiv, sollte man tun, ist gut. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Ich habe das irgendwie schon vor einer Woche irgendwie so mal durchgetestet. Und ich kann das wirklich nur empfehlen. Ja, same. Das ist echt sehr, sehr, sehr cooles Spiel mit einer Mechanik, die nicht obvious ist. Hm. Und Marcel hat ja letztes Mal schon drüber geredet. Indiana Jones als Kartenspiel. Ja. Und es ist nett. Ja. Dazu dann mehr, wenn uns Marcel wieder zur Verfügung steht. Ich denke, er hat dann im April bestimmt wieder Zeit. Vorher allerdings noch im Nachklapp zu einem anderen großartigen Spiel. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen. On a Winter's Night for Travelers. Marcel hat es vorgestellt. Wir haben festgestellt, man kann das sehr gut auch auf dem Mac spielen mit Play on Mac oder Wine. Und das habe ich dann auch gleich getan. Direkt im Anschluss quasi habe ich das angeworfen und habe das durchgespielt am Stück. Und es ist ein Meisterwerk. So, also es ist großartig. Es ist nicht super lang, aber es macht super Spaß. Die Rätsel sind alle sehr bewältigbar, aber trotzdem interessant und nicht obvious. Und diese ganze, du hast nicht dieses benutze A mit B, damit C passiert, weil D sein muss, seltsame ich mache mit dem Affen den Feuerhydranten auf Rätsel, sondern es ist wirklich, es fühlt sich alles sehr natürlich an, es macht sehr viel Spaß und die Atmosphäre ist einfach grandios. Also es ist wirklich, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so viel Spaß beim Adventure hatte. Und ich habe wirklich viel Adventure gespielt. Da muss ich schon tief in meine Kindheit greifen, glaube ich, um ähnliche Momente irgendwie zu finden. Spielt das, es ist gratis. Wenn euch irgendwie narrative Spiele was geben, es ist wirklich super. Ich bin noch nicht dazu gekommen, Schande über mein Haupt, aber es ist allein auf dieser Seite zu landen, diese Bilder, diese stimmungsvolle Grafik und und das zieht sich halt durch. Ja, also es ist halt wirklich, dieses Spiel ist vom ersten Moment bis zum letzten einfach dicht und triefend in Atmosphäre. Und es ist ganz großes Kino. Ich kann das sehr empfehlen. Wie lange würdest du sagen, hast du gespielt ungefähr? Also ich denke, man spielt so 2 Stunden, vielleicht 3, wenn man ein bisschen hängt. Ja, also das ist, glaube ich, so die Größenordnung, in der man da durchrödelt. Ich musste jetzt nicht großartig irgendwie um Hilfe suchen. Also es war soweit alles erfahrbar an Rätseln. Aber ich bin mir sicher, es gibt ja auch irgendwelche YouTube-Longplays schon, wo man gucken kann, falls man hängt. Würde ich aber erstmal nicht machen, also nur wenn man wirklich das Gefühl hat, okay, ich komme hier überhaupt nicht weiter und ich komme nicht auf die Idee, dann ist das, glaube ich, okay. Aber meistens ist es doch relativ offensichtlich, was man tun muss. Und was ich empfehlen kann, gerade wenn man auf Wine spielt, regelmäßig speichern, weil es kann schon mal abstürzen und gerade mit Wine, und dann möchte man einen Savepoint haben, der nicht ewig in der Vergangenheit liegt. Tja. Tja, dann sind wir quasi auch schon am Ende der Sendung angekommen. Es bleibt mir nur zu hoffen, dass alles besser wird und dass wir uns nächste Woche wieder hören, wenn es heißt Fanboys. Bis dahin allerdings, Servus und Baba. Tschüss. Bei Corona droht uns gerade die dritte Welle. Durch diese Viren, die man Mutanten nennt. Wir müssen impfen, sofort und auf der Stelle. Wir brauchen Tempo, weil hier die Hütte brennt, sage ich mal. Wer sich den Impftermin per Anruf geben lässt, hängt erstmal in der Warteschleife fest. Nützt dir alle nix. Wir hinken beim Impfen hinterher. Und was macht die Entspanner? Was? Selbst Brexit, Boris hat nen Plan. Und wir haben nur Jens Spahn. Guck, wie die Pfleger mit ihm schimpfen. Leere Versprechen findet keiner toll. Erst die App, dann die Masken und das Impfen. Der Grinse Jensi nimmt oft den Mund zu voll. Der Schnelltest schon am 1. März. Was labert der Spanner? Ob der's mal auf die Reihe kriegt? Was denkst denn du? Ich denke eher nicht. Dankeschön.